Schönen guten Tag, Chris. Ja, schönen guten Tag, Ricky, du. Nee, Chris, jetzt ohne Scheiß, wir müssen immer Hallo sagen. Hallo, Chris. Hallo, Ricky. So schnell sehen wir uns schon wieder, hören Sie uns schon wieder. Es ist mal wieder Zeit für eine MMA Radio Sonderausgabe. Ich habe sie auf Firken 211 habe ich sie The Match getauft. Ja, und hier heißt es halt einfach dann UFC, setzt eine Zahl ein, dann der Kampf und das Ganze wird dann noch deklariert mit The Fight. So nenne ich es. Eigentlich fast genauso einfach. Ja. Ja. Ja, wir gucken uns heute einen Kampf von UFC 166 an, und zwar Gilbert, wie wir hier im französischen Grenzgebiet sagen. Melendez. Ja. Versus Diego Sanchez. Yes. Und diesen Kampf schauen wir uns deswegen an. Also ich habe ihn jetzt mittlerweile schon dreimal gesehen, Chris noch gar nicht. Also ich muss aber auch was zu meiner Verteidigung sagen. Ja, das wäre jetzt der Moment. Ich habe schon die Prelims gesehen, komplett, von A bis Z. Also nicht die Early Prelims, nein, ich habe die normalen Prelims gesehen. Großartig. Jeden Fight. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die junge Jessica Eyes, in die habe ich mich verliebt. Ei. Ja. Die habe ich mich verliebt, obwohl... Wir machen ja bestimmt diese Woche noch einen Podcast. Ja, da kommen wir dann... Ich möchte nur kurz sagen, unverdienter Sieg. Da kommen wir dann ganz genau dazu. Genau. So, aber jetzt geht es, wie gesagt, um diesen Kampf. Und wir sind ja der Podcast fürs Volk. Und nicht, dass Chris es nötig hätte, dass ich es ihm erkläre. Möchte ich jetzt hier mal sozusagen den eigentlichen Weg mit euch zusammen bestreiten, den man tätigen muss, um an einen bestimmten Kampf eines bestimmten Event zu kommen. Leute, nehmt eure Browser zur Hand und tippt mal ufc.tv ein. Chris, und macht mal einen Speedtest. Ja, genau. Beim Chris machen wir erstmal noch einen Speedtest. So, dann, wenn ihr auf ufc.tv seid, es ist wirklich, ich sag das wirklich deswegen, natürlich Leute, die das schon tausendmal gesehen haben, wissen, wie das funktioniert, ist ganz klar. Aber es sind immer mal wieder neue Hörer mit dabei. Und wir wollen wirklich am Volk dranbleiben. Wir möchten kein Szene-Podcast sein. Wir möchten die erste Anlaufstelle sein, die man praktisch ansteuert, wenn man so ein leichtes Kribbeln verspürt, wenn man an so eine Art Kampfsport denkt. Ja, das möchten wir sein, dass dann so jemand sagt, was, du findest, keine Ahnung, du findest Boxen gut, hör dir mal die Jungs von MMA Radio an, genau. Die quatschen über die UFC auf eine Art und Weise, dass selbst der letzte Vollidiot versteht. Das ist eigentlich unser Anspruch. Im Prinzip greifen wir alle Manuel Sharp Boxfans auf. Oh, das weiß ich gar nicht, ob wir das schon... Sind wir, glaube ich, schon drüber mit den 22 Facebook-Likes, oder? Eigentlich. 22. Hat der Street Fight mit ausgedachten Gürteln? Wahrscheinlich sogar mit ausgedachten Gegnern. Aber wir haben tatsächlich verloren. einen Facebook-Like hinzugewonnen, Chris. Nein, das gibt's doch nicht. Muss ich aber zugeben, ich habe hier ein paar Getränkeflaschen abgegeben und habe mir davon ein Facebook-Like gekauft. Oh gut. Waren das die Mädels von Nackte Brüste durch die Küche? Brüste durch die Küche? Nein, das waren die nicht. Glaube ich. Ich muss auch meinen Wein trinken, den du für mich ausgesucht hast. Aber nee. Ja, genau. Ein Riesling, Esslinger. Oh, ein Esslinger. Ja. Trinke ich sonst immer mit dem guten Dennis Siever zusammen. Der dann immer noch einen Kick dagegen kommt. Genau. Ein Glas erheben und dann einen Rauntauschkick. Genau. Rauntauschkick. Komm, Ricky. Du trinkst den, ich mache Rauntauschkick. Ja, und da dreht er sich hier wie im Brummkreisel. Also, ihr seid auf ufc.tv. Es geht um das Event UFC 166. Relativ leicht zu finden, ist auf der Startseite. Klickt auf Watch Now. Wow. So, dann kommt es erstmal, was viele vom Kopf stößt, nämlich already a UFC-TV-Member. Und dann ist so ein wirklich diabolisches Fragezeichen dahinter. Hm? Und dann sign in. Jetzt klickt ihr, die meisten werden ein Facebook-Profil haben, so mache ich es nämlich auch immer, einfach auf Facebook-Login und schwuppdiwuppdi ist der ganze Laden für euch freigeschalten. Und es sollte eigentlich ein Bild kommen. Ich drücke jetzt mal auf Pause. Und jetzt geht's da, den bestimmten einen Fight zu finden, den man gern sehen will. Jetzt kann man natürlich ein bisschen nach unten scrollen und sieht da die einzelnen Kämpfe und man kann im Endeffekt einfach dann auf Watch this Fight klicken. Das Problem finde ich immer, wenn du jetzt einen Kampf noch nicht gesehen hast, Chris, du guckst da bitte nicht hin jetzt, weil da sind halt interessante Details immer dabei, die dann doch schon mal ein bisschen spoilern. Das finde ich ein bisschen unglücklich gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen empfehle ich, wenn ihr jetzt den Player vor euch habt, ich habe ihn jetzt pausiert, empfehle ich Folgendes. Hast du die Marks angemacht? Die Markers? Ich brauche sie noch nicht mal. Man kann sie natürlich anmachen. Ich bin Freund der Marker. Ist völlig in Ordnung, aber du hast rechts auch noch so einen kleinen Skip-Button. Genau. Und zwar oberhalb von diesem Fullscreen-Button ist so ein Skip-Button. Knubbel heißt der. Das ist ein Knubbel. Genau, und mit dem kannst du eigentlich auch ganz gut durch die ganze Show. Mit dem kommt man auch ganz gut durchs Leben, das ist wahr, ja. So, und so mache ich das immer. Jetzt suche ich mir praktisch, also wenn ich, wie gesagt, nicht gespoilert werden will, suche ich mir praktisch explizit die Stelle, die ich gerne sehen will. Das ist ein Phänomen, weil jetzt gerade, Chris, will meine Kollegin hier nicht so. Ja, das ist verrückt, weil als ich heute Nachmittag dieses machen wollte, ging bei mir gar nicht. Da konnte ich mir nicht mal die Markers auswählen. Ja, vielleicht, also ich möchte ja nicht ausschließen, dass es da mal Probleme gibt. Ja? Also Lirum Larum Löffelstiel, ich gehe jetzt erstmal zu dem Fight. So, Gilbert Melendez, ich habe auch nichts gelesen, so angeklickt. Du klickst jetzt auf Watch this Fight, in der unteren Spalte sozusagen. Ich habe schon, genau. Und? Aber ich habe nichts gesehen, ich schwör's dir. Ja, und was kommt jetzt bei dir? Da kommt jetzt, überraschenderweise kommt da jetzt eine Arena. Mit Lampen und auch Leuten und auch einem Oktagon. Das ist wahrscheinlich falsch. Du musst ungefähr, damit die Leute das auch ungefähr wissen, ich glaube bei 41 Minuten rum, dann kommt Diego Sanchez rein, genau, wir gehen ein bisschen zurück. Oh, es könnte sein, dass ihr ab und zu gerade so ein bisschen Ton aufs Ohr gekriegt habt. Den habe ich nämlich noch nicht so ganz ausgependelt, möchte ich mal sagen. Ja. Da bin ich dann, wäre ich jetzt mit dabei, ist mir gerade aufgefallen, dass ich den Ton hier vielleicht noch ein bisschen leiser machen muss. Tolle Qualität. Hast du immer das noch, geht nur mit meinem Kabel Deutschland-Internet. Hast du immer noch so schlechte Internet? Nein, komischerweise ist es mehr HD geht gar nicht gerade. Also wirklich jetzt. Okay, du kannst mir jetzt mal sagen... Wollen wir auf Markers klicken? Wollen wir uns sowas aussuchen? Ja, warte mal. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Oh, wo bin ich jetzt da? Ich habe keine Zeitanzeige da. Ach so. Ja. Ich habe da nichts. Keine Zeitanzeige, sagt. Mach doch einfach Markers aus und dann mach den blauen Knopf da vorne. Walkout vom blauen Fighter. Ja, okay. So würde ich sagen, oder? Habe ich jetzt gewalkt out. Ach so, dann klicke ich auch mal. Aber noch nicht Play drücken, Ricky. Nee. Soll ich das nochmal kurz für alle erklären, was wir jetzt gemacht haben? Nee, ich finde, wer es bis dahin nicht kapiert hat, das scheißt man einfach drauf, oder? Ich fand das Letzte, das habe ich selbst gerade nicht ganz begriffen. Das war dein Vorschlag, Chris. Ja. Oh, ist das ein holpriger Start. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei Gustafsson gegen Jones ein bisschen flüssiger war. Das liegt aber auch an dir. Weil wir es nicht vorbereitet haben? Das liegt, weil nur ich wieder vorbereitet bin. Hm. Stimmt natürlich. Warte mal, ich muss mal kurz noch mal eine Einladung schicken hier fürs GTA. Du sagst, wenn du dann endlich ein paar Minuten Zeit hast für diesen Podcast. Absolut. Ich habe nicht mal mehr GTA. Ganz ruhig. Gut. Also können wir jetzt oder was? Ich bin schon durch. Bei mir ist schon UFC 167. Also ist dein Screen, bei mir steht jetzt UFC Ultimate Fighting Championship. Ist das bei dir auch so? Das ist bei mir auch so. Lädt es bei dir auch in der Mitte? Ja, genau, das lädt auch. Jetzt machen wir Folgendes. Das verwundert mich ein bisschen, weil... Wir machen jetzt 3, 2, 1 los und drücken dann einfach mal und schauen, was passiert, okay? Klicken wir auf los oder auf was? Wie immer. Also imaginäres 0. 3, 2, 1, los. Ja, so. Der läuft. Jetzt kommt bei mir der Diego Sanchez. Genau, macht auch so eine Gottesbewegung. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier den Ton ein bisschen runterregel. Für alle, die es jetzt nicht wirklich ganz begriffen haben, was wir gemacht haben, einfach auf Markers on klicken und dann einfach auf den ersten Walk-in eben von Dos Santos. Ja, ich muss den Ton noch weiter runterregeln, damit ich den Chris wieder verstehe. Ja. Wahrscheinlich versteht ihr dann nichts von diesem Kampf, aber ihr könnt ihn ja angucken. So. Gibt es schon Fun Facts zum Walk-in von Dos Santos? Nee, ehrlich gesagt bin ich wirklich so weit nicht vorbereitet. Ich hole jetzt mal mein iPad, da habe ich mir natürlich ein paar Sachen notiert, möchte ich fast schon sagen. Ich kann dir natürlich sagen, dass Diego Sanchez relativ lang ausgefallen ist, ja, okay, im Vorfeld dieses Kampfes und viele überrascht waren, dass er dann gleich gegen die Nummer 2 im Lightweight-Business, hier Michael Cole, der ihn nochmal richtig heiß macht. Aber wo war er denn gerankt vor seiner großen Abstinenz? Nicht in den Top 10. Ah, okay. Aber er ist schon ein guter, er war der allererste Ultimate Fighter-Gewinner. Also, ist schon ein guter. Ist auch man weiß von ihm schon, dass er immer unterhaltsame Kämpfe abliefert. Deswegen erinnere dich ganz kurz an unsere Prediction-Show. Da habe ich zu dir schon gesagt, das könnte der Hammer werden, Melendez das gegen. Das war ja. Sanchez und ich sollte recht behalten. So viel will ich mal spoilern. Du bist ja der Spoiler, Ricky. Ja, heute lasse ich es einfach mal raus. Heute lasse ich es einfach mal raus. Da kenne ich nichts. Wie findest du eigentlich die Frisur von Gilbert Melendez? Ich mag den so. Ich finde den Typen großartig. Übrigens, das ist der Typ, der die Yes Chance erfunden hat, Diego Sanchez. Hat man gerade gesehen. Das ist kein Scheiß. Daniel Bryan hat von Diego Sanchez die Yes Chance geklaut. Das ist der eigentliche Erfinder der Yes Chance. Ich denke, die kommt von Ring of Honor. Nee, das hat Diego Sanchez eingeführt, sage ich jetzt mal. Und da hat sich dann Daniel Bryan bedient. Er hat sich auch mal dazu geäußert, Daniel Bryan. Und Diego selber findet es aber gut, weil natürlich dadurch so viele Crossover-Fans halt das dann auch so ein bisschen mit in die Halle reinbringen. Aber man hat nichts davon gehört am Samstag. Ach, das kommt auch. Machen die das da wirklich hier die Crowd so? Ja, bei den Open Workouts ging es richtig ab. Also da war wirklich, wie bei Daniel Bryan, eine ganze Halle, die Yes gechantet hat. Aber beim Event jetzt selber und auch bei den Weigh-ins war davon nichts zu hören, leider. Da ist er, Gilbert Melendez. Ja. Frisurtechnisch muss ich sagen, Abzüge in der B-Note. Ja, und auch mit Jake Shields an seiner Seite hat man natürlich sofort so ein bisschen so ein leichtes Unwohlsein. Das ist irgendwann mal überfärbt, so diese langweilige Art zu kämpfen. Ist natürlich die Gefahr immer gegeben. Ach so, das meinst du. Ja, das meine ich. Also für mich wirklich, das sage ja nicht nur ich, sondern auch Diego Sanchez hat das gesagt, für mich ist Gilbert Melendez der eigentliche Lightweight Champion. Also ich sehe es wirklich so. Ist für mich, für Pettis wohl wirklich eine große Herausforderung, wenn es dann dazu kommen sollte zu diesem Kampf. Ja. Und Pettis ist übrigens in der Arena. Ja, ist absolut richtig. Und ich behaupte weiterhin, auch wenn es nichts bringt, Melendez hat Benson Henderson damals besiegt. Also, aber es bringt ja eh nichts. Nee, das ist wahr. Ich mag ihn. Er hat auch eine wahnsinnig süße kleine Tochter, die so 3-4 Jahre alt ist. Und die sieht wirklich auch so ein bisschen vom Gesicht her aus wie er. Und das ist natürlich wahnsinnig niedlich, wenn der so eine. So was eine hat er da am Gesicht? Was war alles? Was hast du weggemacht? Zuckerwatte. Weil das ist so eine Marotte von Gilbert Melendez, dass der vor jedem Kampf Riesenrad fahren will und eine blaue Zuckerwatte essen will. Ah, okay. Muss also Zucker. Findest du das modisch, dass man da so zwei Tap-Out-Cappies übereinander trägt? Wie bei sind Jake Shields schon so gerade? Dass wir das tragen können? Jetzt sehe ich es erst. Ja. Ich dachte, das wäre für die 3D-Optik. So nachgebessertes 3D ist es, dachte ich. Super. Der Referee wird vielen bekannt vorkommen, der jetzt gerade eben Gilbert Melendez abgetastet hat. Das war der Schauspieler, der früher Graf Zahl gespielt hat bei der Sesamstraße. Hast du da unten Dana White gesehen? Guck mal. Ja, ich habe vor allen Dingen warte oder freu dich schon mal auf später, wenn du Dana White siehst. Das wird Bild für Götter, bisschen, sagt man, glaube ich. Bisschen grummelig geguckt, oder? Ich glaube, das ändert sich noch. ja, hier sieht man Diego Sanchez. Ich finde, Diego Sanchez ist so ein typischer Mexikaner, dem man einfach nicht alleine begegnen will. Ich weiß auch nicht, er hat schon so ein was Bedrohliches. Findest du nicht auch? Müsste ich jetzt auch nicht One-on-One haben. Ja, ist ein verrücktes Vieh. So. Ein verrücktes Vieh. Müssen wir hören. Bruce kommt wieder. Ja, ich kann das mal versuchen, ein bisschen lauter zu machen. Ja, bitte drum. Diego, the Dream Sanchez! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 21 wins, 3 losses. He stands 5'9" tall, weighing in at 156 pounds, fighting out of San Francisco, California, by way of Santa Ana, California. Ladies and gentlemen, he is the former WEC lightweight champion and the former 2-time Strikeforce lightweight champion, Gilbert El Nino Melendez! Benson Henderson war ja auch mal WEC-Champion, ne? Ja, und natürlich auch Anthony Pettis. Ja, aber das weiß ich gar nicht. Der Beste der Besten, ganz klar. Hast du es schon richtig erkannt? Ja, das ist hier das neue Nummern-Girl. Oder also wahrscheinlich vertritt sie nur die andere Alte da. Sin Cara, genau. Wahrscheinlich vertritt sie nur Sin Cara. Brittany Palmer, habe ich gesagt. Ach so, Brittany Palmer, das kam wirklich an. Ich habe verstanden, Sin Cara. Wäre aber viel lustiger gewesen, Chris. Das stimmt. Ich bin immer Brittany Palmer-Fan. Aber es geht los. Und es geht auch gleich schon mit der Scheiße los hier. Bitte! Ja, so ein Ding muss am Anfang treffen und dann ist ja gleich mal hier die Pace gesettelt. Ja, geht sofort los mit dem Joke. Und jetzt kommt schon der erste, finde ich, geile Move von Gilbert Melendez. Achte mal drauf, wie er sich aus diesem Joke hier befreit. Er killert ihn an den Füße, oder? Nee. Ja, genau. Ja, aber ähnlich wie es Ronda Rousey gegen Liz Camouche gemacht hat. Ja, aber man kommt ja gar nicht hier durch, oder man kann ja gar nicht hier über diese Aktion an sich sprechen, weil es ja sofort schon wieder weitergeht. Der Melendez, der marschiert ja auch wirklich wie so, der ist ja unglaublich. Eine leichte Affenphysik hat er irgendwie drauf, ist mir gerade aufgefallen. Ja, das habe ich jetzt aber mal überhört. Aber ich finde großartig die Auslegung von Melendez. Das so würde ich halt auch kämpfen, wenn ich im Oktagon stehen würde. Untrainiert. Weißt du, was ich meine? Nee. Der hat halt so eine normale Auslegung. So. Nee, so bei ihm weiß ich natürlich, was du meinst, nur bei dir nicht. Ach so. Oh, St. Peter-Männchen gegen Johnny Hendricks. Ja, das wird auch lustig werden. Ist gar nicht so lange hin. Ich hoffe, ich habe Internet und eine Wohnung bis dahin. Ja. Ja, man soll, also das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich gerne nochmal die Zeit zurückschrauben würde und diesen Kampf wirklich zum ersten Mal nochmal sehen könnte und dann auch mit dir zusammen. Das wäre schön. Weil du hast natürlich jetzt eine extreme Erwartungshaltung. Ich hoffe, du wirst nicht enttäuscht. Ich hoffe, Ja, also ich glaube nicht. Ich habe mir den Kampf, wie gesagt, dreimal angeguckt. Zweimal ganz normal und das dritte Mal habe ich mir den ganzen Kampf aus Sicht von Diego Sanchez Corner angeschaut. Also da ist ja hier Greg Jackson und so weiter in der Ringecke und das ist großartig. Aber du merkst, beide marschieren nach vorne, das hat man sich absolut auch so vorgestellt. Ja, wenn wir übrigens ruhig sind, ja Chris, nee, dann würde ich was sagen. Ähnlich wie KJ Noon in den Prelims, oder? Der hatte nur einen Gang und der ging nach vorne. Ja, und das finde ich ja auch so toll, dass die kämpfen wollen. Das will man noch sehen. Das will man noch sehen. Und auch der Gesichtsausdruck von Diego Sanchez, der ist einfach... Schön. Der ist focused. Ja, der will. Der will, ja. Er muss was abliefern, oder? Ich meine, gab es das schon mal, dass man nach so einer langen Verletzungspause so eine große Opportunity bekommt gegen den drittbesten Fighter. Stimmt, du hast recht, Benson Henderson ist natürlich der Beste. Und dann Gilbert Melendez. Ja, oder auch anders. Nee. Ja, also ich sag mal so, Dana White. Oh, eine Hammerrechte. Man kommt nicht dazu, so zum richtig reden, weil es einfach abgeht. Aber das ist noch, aber Dos Santos. Das ist aber wirklich noch nichts. Das wird noch besser. Jetzt siehst du schon, ich komme gleich nochmal zu diesem Thema, was du gerade angesprochen hast. Jetzt siehst du schon, Diego Sanchez hat sich am Auge verletzt. Ja, ein Cut, Augenbraue, das ist, was man kennt. Dieser Cut wird in diesem Kampf häufiger noch eine Rolle spielen, kann ich schon mal sagen. Deswegen wollte ich dich darauf hinweisen. Wofür ist Diego Sanchez bekannt, wenn man das mal sagen könnte? Oh, guck mal, Diego Sanchez, der macht das. Submissions hat er gute, seine Roughness, er ist einfach, ich glaube, was man ihn wirklich bewundert, ist diese fast schon Beklopptheit, immer nach vorne zu marschieren, nie zurückzustecken und wirklich, ist einfach, ist ein positiv gesehen Irrer. Der kämpft wie so ein Kamikaze-Kämpfer einfach. Der kennt nichts. Der muss ihn töten. So, und jetzt wird es gleich zum ersten Mal, ich glaube zum Ende der Runde, also die letzten 10 Sekunden waren, wo es zum ersten Mal richtig zur Sache geht. Ich nutze gleich die Ringpause, um auf deine Rundenpause, um auf deine Frage einzugehen. Welche Frage denn? Ja, ich werde die dann auch nochmal stellen einfach, genau. Wie gefällt dir hier die erste Runde seitens Melendez? Sehr gut. Wobei Gilbert Melendez klar, ich möchte sagen klar vorn. Ja, sehe ich auch so. 10-9. Aber die Pace so und so ist schon, gefällt dir schon. Das ist super, ja, absolut. Das siehst du ja, glaube ich, an Diego Sanchez Birne. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt geht's rund hier. Mach mal ein bisschen lauter. Wie ein Halbwilder guckt der Diego. Was ist das denn? Nein! Das ist eine wilde Schlägerei. Das habe ich das letzte Mal 1999 bei Tekken 3 gehabt. So, das war die erste Runde. Und die Halle steht natürlich schon Kopf. Und ich stand damals auch schon Kopf. Also damals, ist ja gar nicht so lange her. Das gibt's doch nicht. Da geht's schon heiß her. Guck dir das an, als wenn man sich das Gamepad auf den Oberschenkel gelegt hat und nur X drücken. Bam, bam, bam, bam, bam. Genau. Im Vergleich jetzt mal zu Gustafsson Jones, die erste Runde. Ich meine, ich fand, da hat halt der ganze Kampf davon gelebt, dass Gustafsson. Hast du jetzt den Cut gesehen, deswegen? Ja. Riesen Cut über dem Auge. Ich wollte noch mal ganz kurz zu der Gustafsson-Sache kommen. Ich glaube, da hat der ganze Kampf natürlich davon gelebt, dass keiner damit gerechnet hat, dass Gustafsson so extrem gut ist und wirklich Jones so Paroli bieten kann. Hier ist es halt ein absoluter War. So, jetzt schon zu der Sache, wie Sanchez dazu kommt, so einen Kampf zu bekommen. Dana White, ich finde vor allen Dingen gut, dass du das als Möglichkeit für ihn siehst, weil viele haben gesagt, das ist eigentlich für Melendez zu wenig. Also er müsste eigentlich einen besser gerankten Kämpfer fighten. Nö. Und Dana White hat gesagt, nein, Sanchez ist immer da, er liefert immer ab, er gibt immer alles, das ist richtig heftige Competition und so sehe ich es eigentlich auch. Also ich finde, das ist ein Kampf, wo sich Melendez einen Namen machen kann, wo er dagegen halten kann. Jetzt will er es wissen! Jetzt geht's hier los. Zweite Runde. Ja, großartig. Ich glaube, Chris hat einen neuen Lieblingskämpfer. Es hat auch so ein leichtes, erinnert mich so manchmal ein bisschen an Eddie Guerrero. Du hast völlig recht. Manchmal so vom Gesichtsausdruck. Ja, das ist völlig richtig. Fehlt nur noch so ein kleiner Schnäuzer oben drüber. Ja, und so eine Fukuhila-Frisur. Ja. Sollte man beides hinkriegen. Vielleicht connectet es auch deswegen bei mir so ein bisschen. Das kann gut sein. Aber die zweite. Er will Showmanship und er liefert ab. Ja, das ist eben das, was mir bei Diego Sanchez immer so gut gefällt, dass die Mischung passt halt. Also er geht offensiv rein und landet dann auch harte Punches, die dich halt einfach auch wegbomben können. Das ist ja das Geile. Ich weiß wirklich nicht, wer diesen Kampf gewinnt, aber ich befürchte Böses. Ja, warte mal ab. Was schade ist, weil Gilbert Melendez. Warte mal ab. Ja, ich möchte wirklich, dass du diesen Kampf genießt und dir jetzt nicht über sowas Gedanken machst. Aber du siehst die Pace, die ist wirklich. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Und ich finde es schön, dass da auch keiner mal irgendwie sich den Gegner irgendwie an den Käfig drückt oder so, um auszuschnaufen. Ja, und jetzt kommen wir nochmal auf deine Frage zurück vorhin mit. Jetzt wird der Cut überprüft. Wir kommen nochmal auf die Frage zurück von, wie Sanchez in die Position kommt, gegen Melendez zu kämpfen. Für Melendez ist das natürlich ein gefährlicher Kampf, weil wenn er diesen verliert, verliert er 2 Kämpfe in Folge und ist im Endeffekt raus aus dem Title Picture. Also für ihn ist das ein sehr gefährlicher Kampf und dennoch geht er und verliert noch einen Kampf gegen einen, der außerhalb der Top 10 ist. Ja, und er geht diesen Kampf aber trotzdem enorm risikoreich an. Also er backt ja nicht zurück, er hat die erste Runde, ja. Er könnte einen Gang runterschalten, nein, aber er geht voll mit. Das können wir vielleicht aber auch ein bisschen Jonny Bones Jones ankreiden, wenn man so will. Es waren natürlich 5 Runden, ist klar, aber Jonny Bones Jones hat nicht unbedingt Vollgas gegeben. Ja, ich glaube, er war auch unglaubliche Octagon-Controller, er ist einfach zu smart. Ja, er hat abgewartet, glaube ich auch. Er hat erstmal gedacht, ich muss mich hier ein bisschen sammeln. Nach der ersten Runde, da hat man aber auch gedacht, dass es war auch sicher, dass da Gustafsson nicht durchgehen kann in den nächsten 4 Runden. Ja, man, wenn du jetzt diesen Kampf bis zum Ende siehst, dann denkst du vielleicht ein bisschen anders darüber, weil auch hier denkst du, hey, das halten die Pace halten. Ja, aber bis jetzt ist ja Diego Sanchez viel cooler als Gustafsson. Ja, geht das wiederholen. Das ist wirklich, und diese Schlagabtausch Gewitter guck oder Salven. Wie aktiv ist und wie energisch Diego Sanchez dranbleibt, Alter. Ja, man mag ihn einfach angucken beim Kämpfen. Man mag ihn. Großartig. Man mag ihn. Auch Melendez, wie gesagt, ich finde das großartig, wie er diese Art zu kämpfen von Sanchez versucht, für sich auszunutzen. Also er versucht ihn ja so ein bisschen schon auch zu locken in diese Aktionen und dann trifft er halt auch wirklich in den ersten beiden Runden die entscheidenden Treffer. Großartig! Ja, macht er gut. Also man muss dazu sagen, Melendez hat Sanchez gerade so ein bisschen angenockt. Nicht schwer, aber ein bisschen. Und Sanchez hat sich sofort so weggerollt. Er hatte aber die Klarnis, um sich zurückzurollen, um da aus dem Trouble zu kommen. Ja, es gibt halt wirklich nur offensichtlich den Tod für Diego Sanchez. Aber hier steht er auch. Es ist eine Opportunity, wenn er den Number 2 Ranked Guy besiegt, dann ist er voll drin in der Bude. Aber ja. Ich glaube, der Cut, von dem hören wir heute nochmal was, oder? Ja, er hatte auch schon einen Titelkampf gegen BJ Penn. Und, warte mal, war das ein Titelkampf? Ich glaube ja. Auf jeden Fall wurde der auch gestoppt aufgrund eines extrem großen Cuts, den er damals. Das sieht nicht gut aus. Aber ich sage dir was. Warte einfach ab, Chris. Ich sage dir jetzt mal was. Lieber geh blutig da nieder und das den Fight abbrechen oder so, als besiegt zu werden, weil das hat er nicht verdient, Stand jetzt. Großartig, Leg Trip. Und wenn Scheiße, du siehst, geil. Wie Melendez da zurückkommt mit dieser Combo und mit diesen Legkicks, das ist einfach, ich finde die Pace, die ist so unfassbar und ich kann immer nur von meinen 5-mal Boxtraining berichten. Mhm. Ey, da boxst du halt 2 oder 3 Minuten eine Runde und das auf einem ganz anderen Niveau und du bist dann einfach tot nach 3 Runden und die ziehen hier so ein Ding seit 10 Minuten durch, nonstop. Das ist einfach so unfassbar. Es ist aber der Wahnsinn. Diego Sanchez versucht nicht irgendwie, wie es John Jones gemacht hat bei 165, erstmal klar zu kommen. Verdammte Scheiße. Er fängt sich aber auch die schweren Dinger. Ja. Er versucht nicht irgendwie klar zu kommen und erstmal seinen Puls zu takten. Nein, er geht weiter. Dieser High-Kick hier, wenn der sitzt, dann ist Melendez halt einfach das Feierabend. Da fliegt das Mauspiece aber bis nach Van der Eikel. Ja, und da kann er dann von Dennis Siever mit dem Roundhouse-Kick zurückgekickt. Ja, ja. Nee, oder Stefan Kiesling, Köpfchen durchs Netz. Ja, da freue ich schon mal auf ein Main-Event. Da passiert auch was Beeindruckendes. Kann ich ja hier mal verraten schon, das ist jetzt nicht so schlimm. Und zwar bricht da der Käfig an einer Stelle kurz auf. Echt? Und, ja, muss von 3 Leuten oder von 2 Leuten bitte Diego an. Zurück. Ich glaube, ich bin schon per Du. Kurze Wertung der Runde deinerseits? 10-9 für Gilbert Melendez. Okay, das bedeutet letzten Endes, also ich kann dir sagen, was das Team Jackson hier, Diego Sanchez sagt. Die sagen im Endeffekt, du hast nur eine Möglichkeit, du musst ihn ausknocken. Ja, als hätte er es nicht schon die letzten 10 Minuten versucht. So, und man muss jetzt dazu sagen, die ersten 2 Runden waren schon geil. Aber diese 3. Runde ist jetzt wirklich dann für mich. Also, das Problem ist einfach mit diesen Superlativen und so kurz nach einem Kampf, den man als wahrscheinlich mit besten Kampf aller Zeiten in der UFC bezeichnet hat, Gustafsson gegen Jones, jetzt wieder mit dem Scheiß anzufangen. Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer. Ja. Aber die 3. Runde. Ich möchte mich mal darauf festlegen. Die 3. Runde ist für mich das Geilste gewesen, was ich in der UFC bis jetzt gesehen habe. Ah, bin ich mal gespannt. Ja. Mein lieber Kokoschinski. Da gehe ich natürlich, da hänge ich die Latte hoch, gar keine Frage. Also, die haben mir aber auch zugespachtelt da an der Birne, wa? So, schau dir die beiden. Die haben bestimmt vom Baumarkt so ein 5-Liter Gipspackung da geholt. Guck mal, Diego Sanchez, der glaubt noch an den Koffer. Was macht er denn jetzt? Rückt sich halt ein bisschen mehr. Also ich kann auch jetzt gar nicht richtig reden, weil ich so selbst wieder voller Spannung bin, was jetzt gleich wieder passiert, obwohl ich alles weiß. Es ist der MMA Eddie Guerrero, ich sag's dir. Das ist er. Viva la Raza. Viva la Raza, I'm your puppy. So sieht's aus. Und hier, wenn der Uppercut trifft, dann ist vorbei. Und man merkt jetzt schon, er nimmt sich ein Herz, er macht das, was du gerade erzählt hast. Er beendet die Geschichte. Er versucht es zumindest. Er wird alles geben. Melendez aber auch sehr fokussiert, ne? Ganz ruhig, ähnlich wie John Jones, kann man fast schon sagen. Ja, und auch hier wieder möchte ich das nochmal hervorheben, in diesem Moment. Melendez hat den Kampf eigentlich gewonnen. Er kann die letzte Runde ja sogar abgeben. Er muss kein Risiko eingehen. Ja. Aber nimmt das Risiko und macht mit. Und ich finde, davon lebt natürlich dann so ein großartiger Kampf. Ja, absolut. Vielleicht kommst du... Oh, leck mich am Arsch! Das ist der Größte für mich. Das ist der Größte. Diego Sanchez ist eine gottverdammte Maschine! Nein! Wie spät ist es überhaupt, wenn ich hier so rumschreie? Ricky, bist du noch da? Ich bewundere diesen Kampf. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und er weiß, er liegt hinten und er muss das Ding jetzt finishen. Ja, aber wie gesagt, Melendez versucht nicht zu clinchen, versucht das Ding nicht auf den Boden zu ziehen. Und du hörst die Halle. Ja. Die Leute stehen. Guck dir bitte mal an, wenn Diego Sanchez seine Batterien abfeuert. Er tänzelt gar nicht, er stellt sich starr hin auf den Boden. Ja. Der ist scheißegal, er frisst da halt welche, ist scheißegal, er feuert welche ab. Aber wenn man die Gesichter miteinander vergleicht, so. Und jetzt erinnere dich an das, was ich dir vorhin gesagt habe. Vor allen Dingen hörst du das Publikum, wie enttäuscht es ist. Ja, es ist bisher nur Timeout. Ja, ich hab ja, wie gesagt, das Ganze aus der Ringecke von Craig Jackson gehört und er hat die ganze Zeit rumgeschrien, das ist das Schlimmste, was uns passieren könnte. Das ist das Schlimmste, was uns passieren konnte. Hat er das auf Deutsch gesagt? Ja. Ein bisschen bayerischen Akzent war mit dabei. Ach so. So, der Arzt guckt sie das an. Ah, das sieht nicht gut aus. Let him go, sagt er. Klar, und die Halle. Die Crowd ist. Oh, das ist und der jetzt, Wahnsinn. Das ist jetzt sozusagen das Red Bull gewesen für Diego Sanchez. Denn jetzt, jetzt bin ich ruhig, lehne mich zurück und ich lasse dir und deinen Emotionen jetzt freien Lauf. Also noch 2 Minuten 33 auf dem Tacho, sag ich mal. Die Crowd ist der Wahnsinn. Es ist Jersey-Style-Crowd. Und es geht wieder voran. Es geht natürlich wieder voran. Sind ja auch erst 13 Minuten gekämpft. Es ist ja Wahnsinn, Mann. Kann man irgendwie anfangen, was da gerade in der Halle los ist? Es ist ja, ich versuch's. 2 Minuten sind's noch. Is one of the most entertaining fighters I've ever seen in my life. As is Gilbert. Kopfstoß oder was? Guck bitte ins Gesicht von Diego Sanchez. Da ballert er ihn nieder. Da kommt der Uppercut. Ich glaube, es kommt. Dana White an. Bitte Dana an. Dana White ist völlig von den Socken. Er steht auf und muss und guckt Joe ins Publikum. Hast du die beiden gesehen? Ja, auch, natürlich. Ich glaube, die haben gerade das Mikrofon. Guillotine-Choke? Nein, er kommt raus. Aber auch das, du musst das anerkennen, wie geil das von Gilbert Melendez ist, dass der da rauskommt. Ich meine, hallo, der ist gerade zu Boden gegangen mit einem, ich glaube, mit einem wahnsinnigen Uppercut. Und weiter geht's. Und Chris, ich sag mal so viel, es ist noch eine Minute. Diego Sanchez, glaube ich, vergisst gerade alle Trainingsregeln. Er ist jetzt einfach nur noch auf Street Fighter Style. Irgendwie erinnert mich der Kampf an Klitschko gegen Povetkin. Ja, das stimmt. Are you kidding me? Das. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt wieder eine Situation, wo Diego Sanchez mich beeindruckt. das ist eine Situation, wo Gilbert Melendez zum ersten Mal versucht, das Tempo zu verschleppen, sage ich jetzt mal. Und trotzdem, Diego Sanchez hier mit so einem geilen Sweep. Und also das ist einfach so großartig, was der Typ da noch 30 Sekunden vor Schluss abliefert. Und jetzt, Chris, wirklich die letzten 30 Sekunden nur für dich. Jetzt noch weiter? Ja, klar. Big kick to the body by Diego. Wollte gerade sagen, big kick to the body, aber Joe Rogan hat es mir... 20 Sekunden, Chris. 20 Sekunden, ich bin dabei. And here we go, sage ich schon mal. Sekunden und beide stehen. Das letzte gefällt. Stand-off. Nein, nein, nein. Was für ein Ding. Und das Großartige ist, zwei Sachen. Dana White geht normalerweise nur zu den Main-Events in den Oktagon oder zu den Titelkämpfen. Und in dem Fall hat er gesagt, er will unbedingt reingehen. Und das Erste, was Diego Sanchez zu Dana White gesagt hat, ist, Dana, gib uns zwei weitere Runden. Nein, echt? Ja, das war das Allererste, was er gesagt hat. Und es gibt gleich auch noch ein Interview, da betont er das auch nochmal. Er will unbedingt Anthony Pettis. Entschuldigung, du bist ja, ich weiß, sexuell sehr angetan von Anthony Pettis. Ich glaube, er hat das gerade nicht gerne gesehen. Ich glaube, beide Guys im Ring, im Oktagon, würden es definitiv mit Anthony Pettis aufnehmen. Und jetzt nochmal das Gefecht. Ja, man muss aber dazu sagen, dass sie natürlich beide keine Chance hätten gegen Pettis. Das ist natürlich klar. Was fliegt denn da alles für Teile weg? Weiß ich nicht, vielleicht war da so ein Sack Reißzwecken irgendwie unter der Ringtreppe oder so. Ey, es tut mir so leid für Diego Sanchez. Ja, aber du darfst nicht vergessen, er droppt ihn. Bitte was? Es gibt den Knockout, deswegen wollte ich jetzt von dir wissen, wie würdest du die letzte Runde werten? Für Diego Sanchez. Und 10-8 oder 10-9? Weil wenn 10-8 ist, haben wir hier einen Draw. Nein, 10-9. 10-9. Gut. Wenn du jetzt die beiden Kämpfe, also die wir jetzt persönlich begleitet haben, kommentiert will ich nicht sagen, das würde Joe Rogan und Mike Goldberg wahrscheinlich beleidigen. Welchen fandst du jetzt geiler? Den oder Gustafsson gegen Jones? Da brauchst du gar nicht weiterhin den. Es tut mir leid. Da freue ich mich. Da freue ich mich, dass du das genauso siehst. Jetzt zur Decision und ich mache den Ton wieder laut. Bruce Buffer has our Metro PCS Judges Call brought to you by Metro PCS 4G for all. Was denn Dana? Will it be Melendez? Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges score the contest 29-28, 30-27, and 29-28 for the winner by unanimous decision, Gilbert El Nino Melendez! Sollen wir die Interviews noch mitnehmen, Chris? Absolut, ich bitte drum. Also, dann hören wir die Interviews auch noch und ich ziehe wieder hoch. Talk us through this fight, man. It was a wild slugfest. Was there any point in time you got tagged with that uppercut in the third round? How badly were you hurt there? You know, you don't feel nothing when you're in here, but I was out for a second and then I was on a single fighting, you know what I mean? But best compliment I've ever had is better than winning is just the best fight you've ever seen. Thank you, Texas, for having me. I'm just trying to put on a show. I'm trying to entertain. I love my job. This is for my family, my friends, my fans. Thank you, teammates. Man, did you guys put on a show, and man, did you entertain. You know, you said coming into this fight that the difference between you and Diego and other fighters is when the haymakers start flying, you don't get out of the way. You make a decision, you bite down your mouthpiece, and you start slinging. And that's what you guys both did tonight. Exactly. That's what Mexicans do. We hold our ground and we fight. I'd rather go down on my shield than run in circles. Diego's a warrior. I respect him so much. I slept on his couch before and trained with him. It was an honor to fight such a warrior like that. But if I can get through any guy, it's großartig, oder? Und ja, Diego Sanchez ist natürlich jetzt mein Favorit hier. Ja, der darf auch noch was sagen. Und Diego Sanchez tut sich ein bisschen schwer, so sich zu artikulieren. Aber viel Spaß damit jetzt, Chris. Diego, I'm going to say the same thing to you. Thank you very much for an amazing, entertaining fight. You're one of the most entertaining fighters I have ever seen in all my years of calling fights, and tonight was probably you at your best. It was incredible. Listen to that. Listen to that. Houston, baby, they know who the winner is right here, baby. Right here. You hear that? That's the decision. I want five rounds. I want a rematch. match. Also, Chris, ich weiß nicht, ob du den Schlusspart verstanden hast. Er meinte, I want a five, nee, doch, I want, doch, er hat gesagt, I want a five rounds, I want a rematch. Ja, ja, ja. Er hat gesagt, man muss diesen Cut sich nochmal angucken. Das ist so unfassbar. Ja, wenn man sowas sieht und das vergleicht mit wirklich solche Klitschko-Kämpfe, dann weiß man halt einfach, was das Problem ist am Boxen und so weiter und so fort. Wenn du verstehst, was ich meine. Chris, bist du noch bei mir? Ich lausche Diego Sanchez, weil so, ich muss schon, mal genau hinhören. Ich habe jetzt schon ausgemacht, ja, eigentlich. Man hört es auch nicht mehr jetzt. Also würde ich es gut finden, wenn du jetzt die letzten paar Minuten noch an der Sendung aktiv teilnimmst. Ja. Gut. Also, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Sonderausgabe einen Gefallen tun. Chris, ist alles klar jetzt bei dir? Mein Gott, der ist ja völlig von den Socken. Das war super. Kannte den Typen vorher nicht und jetzt ist er da. Dein Lieblingskämpfer. Na. Ja, ist vorne mit dabei. Hast du sonst überhaupt noch einen UFC-Kämpfer, den du gut findest so? Junior Dos Santos, okay. Benson Henderson. UFC-Fighter. Benson Henderson ist doch jetzt auf dem Rummel. Der macht doch beim Rummel da die... Fighter, ja. Ja. Nee, ich meine jetzt rein von der UFC. Also Dos Santos und sonst noch jemand? Nicht mehr. Okay. Naja, dann ist ja auch nicht schlecht. Also, Overeem. Definitiv einer der. Overeem! Ja, ist doch okay. Es wird nicht besser, Chris. Also, das ist. definitiv einer und der. Carlos Condit, Entschuldigung. Okay. Definitiv. Haben wir sie, glaube ich, alle. Haben wir sie alle, Chris? Mhm. Okay. Definitiv einer der besten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Aber, ich weiß, was ich so schade finde, dass am Samstag gleich schon wieder ein Event ist. Ja. Weil die ganze Card von wirklich den Facebook-Fights bis zum Main-Event war so großartig und man kann davon noch so viel zehren und sprechen. Und die Vorstellung, dass jetzt mal 2 oder 3 Wochen Ruhe wären, mit was für einem Hype man in diese nächste Veranstaltung gehen würde. Ja, steckst du da nicht drin, weißt du ja vorher nicht. Nee, natürlich nicht, aber das ist natürlich die Gefahr, dass dann sowas Besonderes irgendwie untergeht. Weil ich meine, nach dieser Nacht, nach diesem Pay-Per-View spricht kaum noch jemand von Gustafsson gegen Jones so. Also weißt du, weil das Event in Gänze, das diesen überraschenden Kampf zwischen den beiden Light Heavyweights irgendwie in den Schatten stellt. Mhm. Und irgendwie finde ich dann auch wieder ein bisschen schade, dass sie so viele Events planen. Denn übrigens, Dana hat das nochmal bekräftigt, dass sie 2014 in Brasilien 13 Events machen wollen. Doch jetzt, oder was? Doch jetzt. Er hat das nochmal bekräftigt. Und hat das irgendwie so unterstrichen mit, ja, also ich sag das jetzt ein bisschen platt, die scheißen sich da drüben so ein bisschen in die Hose, aber der Markt ist da und wir machen das. Mhm. Und 6 europäische Veranstaltungen sind wir bei 19 Veranstaltungen, die jetzt schon feststehen. Die nicht mal in USA oder Kanada sind. Genau, dazu kommt noch Australien, wahrscheinlich auch Japan. China, Russland, weiß ich jetzt gar nicht, ob die bei der Europatour berücksichtigt wurden, ich glaube nicht. Nee. Also da ist auch noch was geplant. Dann Mexiko wird, denke ich mal, 2014 auch kommen. Das könnte... Also klar... Lennox versus Pettis. Ich gucke mir jedes Event an. Aber wenn du das so selektierst und dir eins raussuchen musst, ich glaube, dann könnte es der ganzen Idee... schaden. Ich überlege mir das halt. Also... im Endeffekt kann am Samstag in Manchester die Card, die kann im Endeffekt ja nur verlieren. Ja, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die jetzt nochmal so ein Feuerwerk abbrennen, nachdem sie es bei 165 und jetzt 66 geschafft haben. Und ach so, und weißt du, was mir auch mittlerweile extrem so vorkommt oder ganz komisch vorkommt, ist, sind diese Fight Nights. Die kommen mir wirklich vor wie so eine Art B-UFC. Wie so ein, die Fighter wollen wir bei den Pay-Per-Views nicht, die stecken wir mal hier zu den Fight Nights. Naja, dementsprechend schlecht ist ja auch die Manchester-Card mit dem Lyoto Machida Main Event. Nee, ich will nicht mal sagen schlecht, aber so. Also namenlos. Da ist jetzt nicht so ein Kampf dabei wie Melendez Sanchez, wo ich im Vorfeld wirklich so richtig mich drauf gefreut habe. Also, hier sind Kämpfe dabei, die mich interessieren. Aber so ein Hype wie bei der 166 Card habe ich jetzt wirklich nicht bei der Manchester Card. Meshida Munoz ist auch wirklich so eine Sache. Ich weiß nicht, wie es jetzt unseren Hörern geht, die schon länger UFC gucken, aber mir kommt das so vor, als ob das ein Kampf ist, den hätte man vor ein, zwei Jahren oder sage ich mal vor zwei, obwohl Meshida hat auch mal natürlich einen Titel gedrängt, aber der kommt mir so unbedeutend vor, so, ach, ich weiß auch nicht, also so richtig warm werde ich mit dieser Fight Night Sache offensichtlich nicht. Also, weiß nicht. Natürlich, wenn du dann so eine Geschichte hast wie Belfort gegen Henderson, darauf freue ich mich dann schon wieder ein bisschen mehr in Brasilien und so. Aber es ist, ich tue mich wirklich schwer damit. Ich tue mich wirklich schwer damit, dass am Samstag jetzt schon wieder in Manchester eine Veranstaltung stattfindet, die mich aktuell noch nicht so hookt. Ja, finde ich ein bisschen schade. Wie sieht's denn jetzt aus in der Zukunft von Diego Sanchez? Ja, ich glaube, das ist jetzt noch zu früh, da irgendwie was zu spekulieren. Bei Melendez könnte es gut möglich sein, dass er auf den Sieger Thompson gegen Pettis trifft. Mhm. Würde ich fast schon tippen, dass das so kommt. Dana war da auch nicht ganz abgeneigt und hat gesagt, ja, für Melendez ist das ja gut, dass Pettis den Titel von Henderson abgenommen hat, weil sonst wäre Melendez natürlich erstmal raus, wenn Henderson noch den Titel hätte. TJ Grant ist erstmal weg vom Fenster. Das war ja mal der Number One Contender. Der ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Dana sagt, der braucht auf jeden Fall mal noch einen Kampf. Der hat einfach Pech gehabt. Ja? Also es lief halt einfach blöd mit dieser Gehirnerschütterung. Mhm. Deswegen eigentlich bietet sich Melendez gegen Pettis beziehungsweise Melendez gegen Josh Thompson 3 müsste das dann schon sein. Die haben es schon das ein oder andere Mal bei Strikeforce miteinander zu tun gehabt. Ja, und für den guten Diego Sanchez ist halt, weißt du, den kannst du eigentlich gegen jeden stellen, glaube ich. Das ist einfach ein Typ, der immer abliefern wird und der deine Fighter, die vielleicht glauben, sie sind auf dem Weg an die Spitze, vor ein Riesenproblem stellt. Weil für mich... Absolut. Genau, für mich geht Melendez nicht nur jetzt als Sieger, weil er einfach die ersten beiden Runden für sich entschieden hat, raus, sondern weil er auch durch dieses Maschinen... Gewehrgewitter, gibt es dieses Wort überhaupt, Maschinengewehrgewitter, durchmarschiert ist und durchgehalten hat und mitgemacht hat und sich nicht einfach versteckt hat und versucht hat, diese letzte Runde irgendwie noch über die Zeit zu bringen. Nee, er hat dieses Risiko angenommen, hier K.O. zu gehen, er hat alles gegeben und hat genauso, guck mal, die letzten 15 Sekunden hat genauso wirklich alles riskiert, wie eben Diego Sanchez, der ja nichts mehr zu verlieren hatte. Und das ist schon eine Ansage gewesen von Melendez. Ist schon eine Ansage gewesen. Und so ein bisschen habe ich Bock auf Pettis gegen Melendez. Das könnte eine geile Sache werden. Das, ja, und ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, was da in der Zukunft auf Diego Sanchez noch so. Also ich denke mal, er ist jetzt nicht großartig in der Gunst gefallen, oder, nach dem Fight? Nö, glaube ich auch nicht. Also definitiv nicht. Da kommt mit Sicherheit wieder ein interessanter Gegner für ihn. Ja, jetzt muss man einfach mal abwarten. Ich glaube, der wird jetzt bestimmt auch wieder ein bisschen ausfallen, wird von den Ärzten wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange kriegst du bei so einem Cut, vielleicht 90 Tage oder ist das zu viel? Ich habe keine Ahnung, also der Cut sah halt echt richtig heftig aus, aber vielleicht schließt der schneller, als ich mir das vorstellen kann. Warten wir mal ab, bis diese medizinischen Tests dann durch sind und vielleicht ergibt sich relativ schnell was für Diego Sanchez. Für uns ergibt sich auf jeden Fall wieder relativ schnell was. Oh, das hast du aber, du bist ja der Überleistungsmeister. Aber auch der Überleistungsmeister. Ja. Wir machen natürlich... Dummes Schwein, du. Ja, da ist auch ein dummes Schwein. Wir machen natürlich eine Replay-Geschichte für die 166 irgendwann diese Woche und dann separat nochmal was für die Fight Night, was ist das, 30, 29, man weiß es gar nicht, wenn man nicht nachguckt. Meshida gegen Munoz ist ja immerhin ein europäisches Event, von daher sollten wir darüber schon ein bisschen sprechen. Ich habe die Woche auch nicht ganz so viel zu tun. Von daher mir wäre es aber lieb, wenn wir das Recap zu 166 und die Fight Night nicht in einem Podcast besprechen. Nee, das würde ich schon ganz separiert mit dir besprechen. Um die Stimmung nicht zu killen. Genau, ja, weil ich bin gespannt, was du mir so erzählen kannst zu der Ultimate Fight Night. Weil da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin ja hier noch mehr Novize, als du es ja immer von dir behauptest. Da kenne ich wirklich fast gar keinen. Und den ich kenne, den mag ich nicht. Gut, dann hoffe ich, dass ich dir da so ein bisschen den Mund doch wässrig machen kann. Und ja, ich gucke gerade so nebenbei und merke, wie schwer das werden wird. aber ja, wir werden da diese Woche drüber sprechen. Sprich, wenn es gut läuft, gibt es noch 2 weitere Folgen. Irre. Versprechen können wir es natürlich nie, ist klar. Das hat ja schon Ausmaße wie Non-PG. Ja, fast. Aber ja. Es ist auch unglaublich geil, gerade die UFC zu verfolgen, finde ich. Naja, warte mal ab, die alte mit Fight Night. Ja, wenn mal so ein Ausreißer mit dabei ist. Und guck mal, selbst die letzte Ultimate Fight Night, die uns nicht so viel gebracht hat, so, aber immerhin diese Paul Harris-Geschichte, ja, Überraschungssieg von Jake Shields und so. Also es gibt dann doch immer wieder Themen, über die wir sprechen können. Ein paar Sachen können wir vielleicht auch noch kurz sagen. Facebook gibt es eine Seite von uns, MMA Radio nennt sich die. Und ich glaube, ab 25 Likes können wir auch endlich mal uns komplett MMA Radio nennen oder sowas in der Art. Deswegen 3 würden uns noch fehlen. Hätte ich nichts dagegen, wenn wir die bis zum Ende des Jahrzehnts schaffen. Twitter. Ich bin ja schon wieder so geil immer auf Twitter, Chris. Wirklich so privat komme ich mit Facebook nicht mehr klar. Ach so. Ja, ist eine Abneigung. Aber sei es drum. Twitter @mmaradio.de ist da unsere Adresse, die man folgen kann. Auch da würde ich mal sagen, sind noch Kapazitäten vorhanden. Ja, 34 Follower ist jetzt gar nicht so viel, aber auch nicht so wenig. Dann gibt es natürlich YouTube. Und da muss ich sagen, entwickelt sich so langsam eine interessante Hörergemeinschaft, denn wir haben immer so um die 60, 70, manchmal auch 100 Klicks auf unsere Videos, 18 Abonnenten, das wächst langsam, aber sicher, das gefällt mir. Also auch da könnt ihr natürlich unseren kleinen UFC-Plausch mitverfolgen. Oh, schön. Ja, und ich muss natürlich immer wieder darauf hinweisen, es gibt natürlich auch uns bei iTunes. Findet ihr uns unter MMA Radio und hier sind wir es, also wir sind eigentlich nur auf die Bewertungen aus. Sind wir doch mal ganz ehrlich, oder? Ja. Sind wir mal ganz ehrlich, es sind die Bewertungen, die uns geil machen und Chris, es kamen wieder 2 5-Sterne-Bewertungen dazu. Das ist ja unglaublich. Es ist unglaublich, vor allen Dingen, ich bin schon wieder so unglaublich müde, fällt mir gerade auf. Mhm. Ich habe ja vorhin eine halbe Stunde ein Schläfchen gemacht, das ist immer ganz gut. Ja. Halb vier bin ich heute Morgen schon los, halb vier. Ja. Ich bin ja Diego Sanchez des Arbeitswesens hier in meinem kleinen Vorort. So, was wurde uns da geschrieben, Chris? Da steckt ganz viel Liebe drin, hat jemand geschrieben. Ein Genuss für die Lauscher. Schön. Die 2 Wortakrobaten Chris und Ricky bieten feinste Unterhaltung gepaart mit, Klammer auf, zumindest von seitens Ricky, Fachkompetenz. Also jetzt Moment! Chris ist in der Rolle des neugierigen, in Anführungsstrichen, Anfängers, aber auch nicht zu unterschätzen. Das ist schön. Ne? Dann ist der Puls wieder runtergerattert bei mir. Schön. Und dann hat einer geschrieben, MMA ist nicht so nasig. Leider interessiere ich mich überhaupt nicht für MMA. Wenn aber die beiden Betten-Podcaster Deutschlands... Die Betten-Podcaster. Ja, die beiden Betten-Podcaster. Nein, ihr habt mich verlesen. Wenn aber die beiden besten Podcaster Deutschlands, ach was, der Welt, integriert sind, höre ich mir diesen Podcast doch gerne an. Das sind Worte, die gehen runter wie Öl. Wie? Ich möchte fast schon erhöhen. Olivenöl, kalt gepresst. Und sie erregen mich. Ja. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Das Problem ist nur, ich habe so viele tolle Ideen mit diesem MMA-Radio. Ganz ehrlich jetzt, Chris. Das muss ich jetzt hier an der Stelle, die Zeit nehme ich mir jetzt noch. Ja. Ich wollte gerade sagen, kann man schöner einen Podcast beenden als mit einer Lobhudelei über uns? Ja, nee, weil wir hatten jetzt hier die einmalige Möglichkeit, eine Folge unter einer Stunde abzuschließen, aber es muss jetzt noch sein. Mhm. Aber momentan, dieser Umzug, nervt einfach. Verstehst du das, was ich da sagen will? Absolut, Diego. Momentan bin ich immer 20 Stunden, manchmal sogar 21 Stunden wach. Und ich glaube, dass Schlafmangel sich auf das Sprachzentrum auswirkt. Nicht zu schweigen. Oh Gott. Ja, ich hatte es Ihnen angeboten, dass wir diesen Podcast beenden mit Nettigkeiten. Aber nein, du reitest uns nochmal schön in die Scheiße. Naja. Chris. Ricky. Ich schneide das Gesabbel da hinten raus. Nee, lass mal ruhig drin. Da freue ich mich nämlich jetzt schon drauf, wenn ich das morgen hören kann. Meinst du, dass das uns noch so ein Ticken mehr... Mensch, es lässt uns doch ein Stück weit auch menschlich dastehen. Okay. Kannst du jetzt übernehmen? Was? Kann ich mehr. Ja. Sag aber schon mal tschüss, Ricky. Tschüss. Liebe Hörer, der Ricky, der hat viel zu tun, müsst ihr verstehen. Und deswegen nehmt das nicht ganz so ernst, was er da manchmal für eine Scheiße labert. Jetzt macht er sich wieder das nächste Bier auf. Aber Vorsicht, Ricky, wenn der in die Bierdose reinpisst. Vorsicht, ist schon scharfe Kanten. Ja, jetzt pisst er wieder. Vorsicht auf die scharfen Kanten, Ricky. Ah. Hast du geschafft? Naja, gut. Zieht sich dann doch ein bisschen. Ich sag tschüss, Ricky hat es ja schon gemacht und ich hoffe, wir hören uns dann demnächst wieder. Radio.